Prolog im Himmel. Ist sie nicht ekelhaft, diese ewige Lobhudelei, ohne die der alte Herr keinen Tag auskommt? Er braucht einfach Applaus für seine Schöpfung voller Mord und Totschlag, Neid und Missgunst, Hass und Untreue, für die er sich am siebenten Tag, nachdem er gesehen hatte, dass alles gut war, so herrlich ausruhte, als wäre er fertig und zufrieden mit seinem gelungenen Werk. Halleluja, Halleluja. Ohne mich wäre er ganz schön aufgeschmissen, der Alte, mit seinem Himmel voller harfenklimpernder Engel. Erst durch den Kontrast der Hölle stellt der Himmel etwas dar. Erst durch das Feindbild des Bösen gedeiht das Gute. Langweilig ohne mich. Und drum hat der Alte auch mich geschaffen. Den Teufel.